1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt euch also gerne hier melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Kerstin. Und Kerstin ist 50. Hallo, Kerstin. Hallo. Kerstin, weswegen hast du angerufen? Also ich habe angerufen, weil mein Mann ist im letzten Jahr an Krebs gestorben. Ja. Und ich im Juni jemanden kennengelernt habe und wir auch seitdem ein Paar sind. In diesem Jahr im Juni kennengelernt? Ja, also, im Juni. Mhm. Und wann, voriges Jahr, ist dein Mann gestorben? Im August. Im August, also kann man sagen, ungefähr ein Jahr später den neuen Mann kennengelernt. Ja, knapp mehr, also ja. Wie lange warst du mit deinem verstorbenen Mann zusammen? 6 Jahre. Mhm. Wie war die Beziehung, die Ehe? Oh, sehr gut. Also wir haben erst 2 Monate vor seinem Tod geheiratet. Ach so. Warum habt ihr dann noch geheiratet? Weil er schwer krank war, also das war halt, naja, nur noch aus testamentarischen Gründen. Sentimental. Testamental. Testamental. Ach so, verstehe. Mhm. Also wir haben ein Haus gebaut noch in der Zeit. Ja. Und als wir praktisch fertig waren, wurde er krank. Welche Erkrankung hatte er? Er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine sehr schlimme und ja, sehr tragische Erkrankung. Ja, also mit der Feststellung, ein Jahr später ist er gestorben. Mhm. Hatte er ein schweres Ende? Hat er sehr gelitten? Ja, die letzten 4 Monate, ja. Das ist schon eine lange Zeit, wenn man 4 Monate sich quält. Mhm. Warst du bei ihm, als er gestorben ja, ist? Ja. Du warst bei ihm? Ja. Ja. Dank dir. Dank mir? Mhm. Warum? Weil wir da schon mal telefoniert haben. Aha. Und ich damals nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, weil nach der Operation, er musste im April nochmal operiert werden und wir haben im Mai telefoniert und du hast zu mir gesagt, sei einfach für ihn da. Und das habe ich gemacht. War es gut? Ja, war ja gut. Mhm. Mhm. Also ich war wirklich bis zur letzten Sekunde bei ihm. Mhm. Und ich hatte wirklich Angst davor, also muss ich auch sagen. Also ich habe mich versucht zu drücken, aber in dem Moment ging es auch nicht und ich wollte es auch nicht. Also ich wusste, mir wird es nicht besser gehen, wenn die nicht dabei sind. Mhm. Und ich habe es gemacht. Also ich war wirklich bis zur letzten Sekunde bei ihm. Warst du in der letzten Stunde, in den letzten Minuten alleine mit ihm zusammen? Mhm. Ja. Ganz allein. Mhm. Mhm. War er da noch bei Bewusstsein? Ja, fast bis zum Schluss, ja. Ach, das heißt, das hat er ganz genau registriert, ja, dass du bis zum Ende da warst. Ja, ja. Mhm. Wir haben wirklich noch miteinander gesprochen. Also er hat 3 Minuten, bevor er gestorben ist, noch getrunken. Also er wollte noch trinken und ich habe ihm was zu trinken gegeben, habe mich wieder hingesetzt und habe dann praktisch nur vom Monitor her gesehen, was das dann jetzt gerade passiert. Ach so, mhm. Weil mit den Linien gerade durchlesen. Ja. Erinnerst du dich, was seine letzten Worte waren? Ja. Nämlich? Ich hab's dir schon mal gesagt und du hast schon mal darüber, du warst schon mal stutzig, er hat Tomatenketchup gesagt. Jetzt erinnere ich mich sehr gut an das Gespräch. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr absurd, dass er Tomatenketchup ja gehört. Ich erinnere mich sehr gut daran. Weil er hatte gerne gekocht und ich hatte so meine Eigenarten beim Kochen und er seine Eigenarten. Ja. Und seine Tochter hat nur das gegessen, was er gekocht hat. Aber und da hat er immer gesagt, du musst so kochen wie, und das war wahrscheinlich sein. Aber wie wahnsinnig, ne, dass der Mensch dann in dieser Situation des Sterbens dann an so etwas denkt und Tomatenketchup sagt. Keine Ahnung. Da muss man ja in all der Traurigkeit muss man ja fast schmunzeln, ne? Ja, genau. Ja. So. Aber das war eben, wo man hinterher gesagt hat, ja, so war er halt. So war er, genau. Okay. Mhm. So, jetzt ist ein Jahr vergangen, ein gutes Jahr vergangen und jetzt hast du dich neu verliebt. Ja. Und so verliebt, dass du sagst, du bist mit diesem Mann auch zusammen. Ja. Mhm. Warum rufst du mich dann wegen dieser Angelegenheit an? Ja, weil ich eigentlich nur in Angst lebe. Warum? Dass mir das Gleiche nochmal passiert. Ach so. Aber es gibt keine Anzeichen diesbezüglich. Nein, im Moment nicht, nein. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, dass du schon nach einem Jahr dich in eine neue Beziehung begibst. Eigentlich nicht. Das ist doch gut so. Ich will es dir auch gar nicht einreden. Das ist auch wunderbar. Ich hatte das nur erwartet nicht, jetzt. Eigentlich nicht. Obwohl, ich habe da noch eine ganz gute Freundin, die wir kennen uns seit 25 Jahren, die jetzt keinen Kontakt mehr zu mir will. Deshalb? Ja. Ja, es gibt Menschen, die immer noch so rigoros und merkwürdig... Sie hat's begründet, weil sie kann es nicht ertragen. Das ein anderer Mann an meiner Seite. Gibt es sonst Menschen in deiner Umgebung, die sagen, ja, das ist gut, dass du das jetzt so genommen hast, das Glück? Alle. Alle. Alle. Meine Kinder, meine Schwester, meine Freundin, also alle, die ich kenne, alle finden es gut. Glaubst du, dass er es auch gut gefunden hätte, dein verstorbener Mann? Ja. Ja. Mhm. So, und das ist das Wichtigste und somit stehst du mit reinem Gewissen da und alles ist gut. Ja. Und im wahrsten Sinn des Wortes ist alles gut. Du hast ein sehr großes Unglück erfahren und hast eine schwere Zeit mitgemacht. Ja. Und hast jetzt, was ja nur auch nicht allen Leuten passiert, schon nach einem Jahr wieder ein Glück gefunden. Mhm. Das ist ja schon... Und die ähneln sich total. Also das macht mir auch Angst. Ja, aber pass auf, was ich sagen will, ist... Mach dir um Gottes Willen dieses Glück nicht kaputt, indem du die Angst zulässt, dieser Mann könnte eventuell auch sterben oder gar so schlimm sterben wie der andere Mann. Das darfst du nicht machen. Damit machst du alles kaputt. Da kannst du. Ja, er hat ja auch seine Probleme damit, ne? Also er merkt es ja auch. Sprichst du viel darüber mit ihm? Mhm. Ja. Mhm. Du sagst immer, ich habe Angst, dass ich dich auch so verliere. Ja. Also ich nerv ihn natürlich. Ja, das kann auch nerven, das glaube ich auch. Natürlich nervt, deswegen weiß ich das auch. Wie kommt es, dass du dich nicht da zurücknehmen kannst und sagen kannst, ich bin froh, dass ich ihn habe und es geht nur um das Jetzt? Nein, ich habe Angst. Ich habe totale Angst. Mhm. Du kannst dich abstellen und... Hast du den Eindruck, dass diese Angst sogar stärker wird? Ja, ja. Sogar stärker? Eben, extrem. Mhm. Mhm. Es war zum Anfang überhaupt nicht so. Ja. Aber jetzt im Moment ist es extrem. Vielleicht hast du auch noch nicht den Schock und die Traumatisierung dieses Todes verarbeitet und die schlimme Zeit, dass das alles irgendwie... So, das ist ja das, was ich nicht so anerkennen will. Ich habe es ja schon 2-3 Mal gehört, dass es vielleicht so eine Traumatisierung noch ist, die man nicht verarbeitet hat. Halte ich durchaus für möglich. Ja, aber ich will das nicht so wahrhaben. Na gut, aber es ist ja ein Warnsignal, muss es ja für dich sein, wenn du von dieser Angst so besessen wirst. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht da. Das ist doch Wahnsinn. Weißt du, normal wäre, dass man sagt, mein Gott, hoffentlich passiert mir nicht so etwas nochmal. Und dann wäre es aber auch gut. Und man würde sich freuen, dass man das hat, was man hat. Aber wenn das andere so dominant ist, wie du es gerade beschrieben hast, musst du was unternehmen. Ja, anfangs habe ich gedacht, nein, sowas passiert ja nicht normal. Mhm. No, also da bin ich davon ausgegangen, im Moment ist, ich kann nicht schlafen. Ich habe schlaflose Nächte, ich nerve alle, meine Kinder sind total genervt, alle sind total genervt von mir. Also Kerstin, in diesem Fall empfehle ich dir eine Trauertherapie. Ja, meine Schwester versucht es ja, die macht ehrenamtliche Trauerarbeit. Ja, dann bist du auch schon mal an der Quelle. Aber die hat es aufgegeben. Sie hat gesagt, sie kann mir nicht helfen. Gut, sie ist die Schwester, sie ist befangen. Du musst zu einem neutralen Fachmann. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich brauche sowas nicht. Ja, aber manchmal muss man auch eingestehen, dass man vielleicht mal Hilfe braucht von außen. Mach es für dich, mach es auch für deinen neuen Partner. An wen wende ich mich denn da? sag dir jetzt gleich meinen Psychologe, wie du es am besten anstellst. Hm. Aber mach es, damit du das jetzt genießen kannst und dein Glück genießen kannst. So kannst du es nicht genießen. Genau. So. Kerstin, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Peter zurückgerufen. Der ist heute hier im Hintergrund für mich tätig. Ja? Ja? Ich danke dir. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke vor allem fürs letzte Jahr. Sehr gerne. Alles Gute für dich. Tschüss. Für dich auch. Ciao. Danke, ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Shanice, stimmt das? Shanice, entschuldige. Shanice. Kein Problem. Ja, Shanice. 16 Jahre alt bist du? Genau, ich bin 16 Jahre alt. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich zurzeit Probleme zu Hause habe, beziehungsweise die sind jetzt schon ein bisschen länger, aber jetzt, wo ich langsam anfange, mich ein bisschen zu wehren, aus eigenem Interesse, stoße ich da halt gegen Wände. Was sind das für Probleme? Ja, da geht es halt zurzeit hauptsächlich halt um meinen Freund, der in einem anderen Bundesland wohnt, halt sehr weit weg wohnt, älter ist als ich. Wie alt ist er und wie weit wohnt er entfernt? Der wohnt 300 Kilometer entfernt und ist 7 Jahre älter als ich. Okay. Aber das rührt halt hauptsächlich daher, dass ich mich zum Beispiel mit Gleichaltrigen nicht so wirklich verstehe, weil ich die... Die sind ja zu langweilig. Zu langweilig, zu... Ich mag es einfach nicht, wenn die Leute sich dann einfach auf irgendwelchen Partys sinnlos besaufen, beispielsweise. Okay. Da habe ich dann keine Lust, wenn zu gehen. Und das machen die 16-jährigen Jungs? Jungs, Mädchen aller Art, ja. Komplett in meiner Umgebung ist es einfach so, deswegen... Wie hast du denn deinen Freund kennengelernt, wenn ihr so weit auseinander wohnt? Wir haben dieselben Interessen und haben uns dann halt in einem Internetforum kennengelernt über diese Interessen. Haben halt miteinander geschrieben und so weiter und uns dann entschlossen, uns auch zu treffen. Mhm. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte meine Mutter auch noch nichts gegen ihn. Und dann haben wir uns halt bei mir zu Hause getroffen. Extra unter der Aufsicht meiner Mutter und so weiter. Wie lange liegt denn das erste Treffen zurück? Das liegt jetzt 4 Monate zurück. Okay. Circa. Also unter der Aufsicht der Mutter getroffen? Genau, weil ist ja alles so ein bisschen komisches Thema, so Leute aus dem Internet treffen und so weiter. Das ist mir auch ziemlich klar gewesen. Klar, kann man ja auch verstehen, dass deine Mutter ja vorsichtig ist und sagt, ich will mal erstmal gucken. Ja, so, ich war ja sehr überrascht. Wie ist die Situation jetzt? Sie hat halt eine Antipathie gegen ihn entwickelt, aus verschiedenen Gründen. Sagt, er würde mich gegen sie aufhetzen, wobei das halt wir uns in die Haare kriegen aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen ihm. Und ich jetzt einfach nur vorher so ein Schluck Wasser in der Kurve war und mich nicht gewehrt habe und jetzt einfach mal sage, es reicht mir jetzt, ich habe jetzt keine Lust, das mich dauernd anschreien zu lassen. Und das führt sie halt auf ihn zurück. Ach so. Also, dass du dich jetzt ein bisschen zur Wehr setzt, auch wegen anderer Sachen, sagt sie, der hetzt dich auf und der macht dich ganz verrückt. Genau. Das heißt, du warst früher eher so eine Brave und hast das eher so hingenommen von der Mutter? Was heißt Brave? Also, ich habe schon seit früher Kindheit nicht so viele Freunde gehabt und meistens die Zeit zu Hause verbracht. Ja. Bin so das Vorbildkind, sag ich jetzt mal, ohne jetzt angeben zu wollen. Hab mich dann auch nie so wirklich, wenn irgendwelche Streitereien waren nämlich auch unter anderem Streitereien zwischen meinem Stiefvater und ihr, einfach nur daneben gesessen und zugehört. Und also ist das jetzt der erste, kann man das sagen, der erste große Konflikt zu Hause? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Lebst du mit deiner Mutter und dem Stiefvater zusammen? Nee, nicht mehr. Also die haben sich halt öfters wieder getrennt und wieder zusammen. Im Moment ist es wieder im Unklaren, aber meine Mama hat jetzt... Du lebst alleine mit ihr? Genau, ein Haus und wir sind jetzt alleine. Und es gibt auch keine Geschwister? Mein Stiefbruder ist schon vor einer Weile ausgezogen, als er 16 war. Okay, aber ihr beiden Mädels wohnt da alleine? Genau. Deine Mama und du. Du bist sehr verliebt in deinen Freund. Ja, sehr verliebt. Und ich spreche jetzt auch nicht nur von dem normalen Verliebtsein, das ist auch wirklich, dass er mir halt überall hilft. Wenn es mir scheiße geht, muntert er mich dann halt auf. Mhm. Und mir geht es halt des Öfteren ziemlich scheiße, weil ich diese ganzen Situationen nicht so wirklich vertrage. Ist ja auch schwer, wenn man zu Hause alleine mit der Mutter ist und die Mutter, wenn da Spannungen sind und die Mutter den Freund ablehnt, ist das ja auch nicht so ein angenehmes Leben. Naja, das Problem ist ja wirklich, ich habe ja nicht wirklich eine andere Bezugsperson, weil wie gesagt, gleichaltrige Leute interessiert das nicht. Ich habe ja versucht, denen irgendwas zu erzählen, aber... Wie läuft das denn jetzt? Deine Mutter hat Aversionen gegen den Freund, der wohnt aber 300 Kilometer entfernt. Wie oft seht ihr euch? Könnt ihr euch überhaupt sehen? Das ist das Hauptproblem. Das ist auch das, warum ich überhaupt jetzt anrufe, weil ich jetzt total verzweifelt jetzt so langsam bin. Wir haben uns jetzt insgesamt 3-mal in der ganzen Zeit gesehen, also in den 4 Monaten. Bald ist es jetzt wieder ein Monat rum, seitdem wir uns gesehen haben. Mhm. Und ich hatte einmal angefragt, als es meine gute Situation war, mal von ganz anderen Treffen abgesehen, wäre es in Ordnung, wenn ich mal vielleicht meinen Freund besuchen würde an Silvester, weil das mir wichtig wäre. Mhm. Also kommendes Silvester jetzt? Genau, dieses Silvester. Schon mal vorfühlen. Genau, vorfühlen. Mhm. Das wurde dann verstanden von wegen, es läuft jetzt bis Silvester nichts und dann gucken wir mal, ob du vielleicht Silvester hingehen darfst. Mhm. Und jetzt ist doch die Situation so, dass mir der Kontakt da verweigert wird. Ach so, jetzt sagt sie sagt, du darfst jetzt gar nichts mehr machen mit ihm? Auch nicht schreiben, auch nicht telefonieren, nicht chatten, gar nichts? Je nach Laune. Also ich sag mal so, also hinfahren dürfte ich ja generell bis jetzt noch nicht. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, er darf jetzt halt nicht mehr zu mir kommen, weil sie ihn halt nicht im Haus haben möchte oder sonst was. Er kann sich kein Hotel leisten, weil er Student ist. Hat er da, wo er wohnt, eine eigene Wohnung? Oder? Der wohnt noch zu Hause. Ach so, aber da könntest du hinfahren. Die Eltern hätten nichts dagegen. Genau, ja. Wenn meine Mutter das erlauben würde. Sag aber mal, ich muss jetzt mal unterbrechen. Nach dem, was du mir erzählt hast, kriege ich einen ziemlichen Hals auf deine Mutter, muss ich sagen. Ja, in der Tat, du bist eine sehr junge Frau, von junges Mädel von 16 Jahren, aber immerhin von 16 Jahren. Du hast einen Freund, in den du dich verliebt hast und mit dem du dich gut verstehst. Da hat die gar kein Recht, da so reinzufunken. Also moralisch hat sie schon mal überhaupt nicht das Recht, da so reinzufunken. Bitte? Entschuldigung, dass ich so lache, aber das ist jetzt endlich meine Erleichterung, dass ich, nicht nur ich so das sehe, sondern auch mal jemand anders. Ja, also weißt du, dass sie am Anfang vorsichtig war und hat gesagt, wir sollen erst zu uns nach Hause kommen, im Internet ist man vorsichtig. Klar, da müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt dir das so zu verwehren, finde ich ein Unding. Vor allen Dingen könnte sie da froh sein, wenn du da hinfährst, dann bist du in der Obhut der anderen Eltern auch und ihr seid in einem geschützten Rahmen und Raum und alles wäre gut. Und dir als 17, als 16, oder du wirst wahrscheinlich nichts, wann wirst du 17? Nächstes Jahr im März. Okay, also 17, schon gar nicht mehr so lange hin. Dir zu verbieten, dass du Silvester nicht da verbringen kannst, finde ich absolut krass. Echt, dann finde ich auch, dass du dich dagegen wehren solltest. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Silvester. Es wäre natürlich toll, wenn Silvester dann schon wenigstens feststehen würde. Es ging ja jetzt auch hauptsächlich auch noch um vielleicht mal vorher zu... Ja, genau, ja, ich verstehe schon, Ich meine, das ist jetzt wirklich ein Machtkampf mit deiner Mutter. Vielleicht auch eine Art der Loslösung. Vielleicht ist sie das auch gar nicht gewohnt von dir, dass du so deinen eigenen Weg gehst. Aber verdammt nochmal, da hast du auch ein Recht drauf, das zu machen. Das ist dein Leben. Und wenn du das für dich jetzt entscheidest, dass das gut für dich ist, dann musst du es auch machen. Da muss man als Eltern auch, man muss besorgt sein, natürlich, klar. Aber irgendwann muss man auch sagen, komm, lass sie mal. Ja. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ihr alles falsch macht oder sonst was. Mhm. Ich habe natürlich auch bestimmt meine Macken, aber ich mache das ja wirklich dann auch wirklich zu einer Art Drohung. Ja, wenn du jetzt nicht da und da lieb bist, dann wird an Silvester gar nichts laufen. Ja, vielleicht passt dir das auch nicht, dass du jetzt allmählich erwachsen wirst und die kriegt Panik, dass du irgendwann ganz aus dem Haus bist und weiß ich, was da alles so im Hintergrund mitschwingt an Geschichten. Vor allem, wenn du früher so ein braves Mädchen warst und so eine Vorzeigetochter. Ich meine, ich bin nicht immer noch, es ist ja das, ich mache meine Hausaufgaben alleine, ich bringe gute Noten nach Hause, alles ist gut, bis halt auf den Wunsch, dass das, was mich halt glücklich macht, mal mit meinem Freund Zeit zu verbringen, sonst habe ich ja im Moment irgendwie gar nicht, diesen Wunsch verwehrt zu mir. Chanice, so sagt man es, ne? Genau. Chanice, ich kann dich nur ermuntern, da weiter zu kämpfen und für dein Recht zu kämpfen, denn das ist dein Recht, finde ich. Das Problem ist, ich habe es ja schon versucht. Dann musst du immer weitermachen. Du musst du bohren und machen. Und wenn es immer wieder Streit gibt, das bleibt ja gar nichts anderes übrig. Bald bist du eh ein freier Mensch. Wenn du 18 bist, dann kannst du machen, was du willst. Ja, nur das ist ja schon noch, trotzdem, für mich ist es eine Weile. Ne? Natürlich, das ist irre lange noch hin. Das will ich jetzt dich auch gar nicht vertrösten darauf. Aber ich meine, du bist wirklich bald 17, das ist nicht mehr lange hin. Und da hat man auch ein Anrecht auf ein eigenes Leben. Und das musst du der Mutter klar machen. Und wenn, ich weiß nicht, gibt es vielleicht irgendjemanden im Umfeld, eine Respektsperson, die deine Mutter auch respektiert, die du vielleicht mit einbauen könntest als Vermittler? Domian, muss ich jetzt echt mal sagen, habe ich alles schon probiert. Also ich habe jetzt meinen richtigen Vater, mit dem ich eigentlich nie so richtig Kontakt hatte, habe ich kontaktiert, über die Situation aufgeklärt, ein bisschen mit ihm geredet. Ich hatte den Anschein, als ob da jetzt irgendwas passieren würde, aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, da ist überhaupt nichts gelaufen. Er meinte, ja, ich rufe dann nochmal an und dann sprechen wir nochmal miteinander und Pass auf, da musst du wirklich immer wieder Druck machen, bis du auf deine Rechte kommst. Das ist ein mühseliges Unternehmen. Das wird vielleicht nicht mit einem Mal gelingen. Da rufst du den Vater nochmal an, da redest du nochmal mit ihr. Steter Tropfen hüllt den Stein. Altes Sprichwort. Ja, ich kann dir letztendlich gar nicht mehr sagen, als dass du am Ball bleibst und für deine Rechte kämpfen musst, auch wenn es immer nerviger wird, immer schwieriger wird. Ja, ich mache das ja jetzt schon seit einer Weile, sage ich. Ja, das ist noch gar nicht so lange. Manche brauchen da Jahre für, ehe sie das durchgekämpft haben zu Hause, wirklich. Auf jeden Fall bin ich auf deiner Seite. Ich finde, dass du recht hast. Und auf der Basis musst du jetzt handeln und agieren. Kann dir gar nicht mehr sagen, Mann. Es gibt keinen klugen weiteren Rat, als dass du es erkämpfen musst. Ja? Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja noch irgendjemanden, mit dem ich da in Kontakt treten könnte, weil beispielsweise beim Jugendamt war ich schon, die können mir da nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, die haben meine Mama jetzt noch mehr gegen mich aufgehetzt, weil sie Sachen, die ich denen erzählt habe, ein bisschen falsch erzählt haben. Okay, was man da vielleicht noch für wenn wir jetzt eine Nummer weitergehen, noch für Möglichkeiten haben. Wir denken darüber nach und rufen dich gleich nochmal an. Okay? Okay. So machen wir's. Alles Gute. Viel Glück. Dann bedanke ich mich schon mal. Sehr gerne. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, meine Lieben, 1.22 Uhr. 0800-220-5050. So erreicht ihr uns hier kostenfrei. Und das hat auch der Patrick getan. Und Patrick ist 24. Hallo, Patrick. Hallo, Domian. Hallo, Patrick. Was ist dein Thema? Und zwar, ich greife nochmal auf deine Themennacht von gestern zurück. Es ging ja um das Thema Glücksmenschen. Genau. Und ich bin auch so ein Glücksmensch, weil ich vor ungefähr 5 Jahren, im Juni 2006, dem Tod knapp von der Schippe gesprungen bin. Was ist damals passiert? Und zwar, im Juni 2006 wurde mir Colitis ulcerosa festgestellt. Das ist eine chronische Darmentzündung. Mhm. Die ist dadurch aufgetreten. Ich war im Krankenhaus, hatte eine ganz normale Meniskus-OP. Ja. Hab dann auch Tabletten dagegen bekommen, also gegen die Schmerzen im Knie und Thrombosespritzen. Ja. Und nach ungefähr 2 Wochen stellte ich fest, dass ich so leichte Magenschmerzen bekomme. Mhm. Hab mir jetzt dabei gar nichts gedacht, habe erst gedacht, okay, hast wohl was Falsches gegessen, eine Magenverstimmung oder so eingefangen. Habe das auch erstmal beruhen lassen und später kam dann auch noch Erbrechen und Durchfall hinzu, das also richtig ausgeartet ist in blutige Durchfälle. Oh, das ist natürlich dann schon ein gefährliches Zeichen, ne? Richtig, genau. Mhm. Und meine Eltern, die haben es dann auch gemerkt und die hatten dann gesagt, okay, wir fackeln nicht mehr lange, wir fahren dich jetzt direkt ins Krankenhaus. Hm. Dort wurde ich auch direkt untersucht vom Internisten und der sagte direkt, also sie bleiben heute sofort hier, sie gehen keinen Schritt mehr nach draußen. Ja. Die haben mich auch dann direkt auf die Station gefahren und ungefähr eine Viertelstunde später kam auch schon der Chirurg und der hatte mir dann auch gesagt, dass es also sehr, sehr ernst wäre, weil der ganze Darm, der wäre komplett entzündet, komplett vereitert gewesen. Und falls die Tabletten, die ich jetzt dadurch bekommen habe, falls sie heute Nacht nicht anschlagen, dann müssten sie notoperieren, dann müssten sie den Darm entfernen. Wie haben die das denn so schnell diagnostizieren können, dass der Darm vereitert ist und entzündet? wo ich eingeliefert wurde vom Internisten. Die haben eine Sonographie gemacht, also einen Ultraschall. Ja. Und dadurch hatten sie dann genau gesehen, das waren dann halt so sehr helle Streifen. Also der Darm, der war komplett hell. Ach so, das kann man per Ultraschall sehen, wusste ich nicht. Richtig, ja. Genau. Mhm. Und die hatten dann auch gesagt, okay, wir geben ihnen jetzt Medikamente. Ich habe damals sehr starkes Cortison dafür bekommen, dass die Entzündung abklingt. Ja. Und das hat dann auch in der Nacht auch Gott sei Dank angeschlagen. Ja. Und ich fühlte mich halt die ersten Tage noch ein bisschen schlapp und so und konnte auch noch nicht richtig essen. Ich habe nur über eine Infusion Essen zu mir bekommen, also Flüssigkeit, weil ich damals auch sehr viel Flüssigkeit verloren hatte. Mhm. Könnte man ja sagen, die Sache ist bis jetzt dann gut ausgegangen. Aber offensichtlich wurde es dann noch dramatischer, oder? Nein, das nicht. Also der Arzt hatte dann auch gesagt, also nach einigen Tagen, wo es mir auch schon besser ging, hat er auch gesagt, also wenn sie 2 Tage später gekommen wären, dann wäre es aber auch vorbei gewesen, weil das so heftig schon war, also dass das schon am absoluten Grenzpunkt war. Was wäre denn dann passiert? Also es wäre dann durch diese Vereiterung, also diese Entzündung, die wäre immer stärker gewesen und irgendwann hätte es dann den großen Knall gegeben, also eine Darmperforation. Also der Darm wäre dann aufgeplatzt. Das ist, genau, dass mir alles in die Bauchhöhle gelaufen wäre. Fast immer tödliches oder hochdramatisches. Genau, richtig. Ah, verstehe. Das heißt aber dadurch, dass du relativ früh dann in die Klinik kamst, konnte man das dann auf medizinischem Wege alles lösen wieder und richtig, therapieren. Auch durch das schnelle Handeln der Ärzte. Die wussten zwar erst nicht, was es genau war, die konnten halt noch keine genaue Diagnose stellen, aber sie wussten, okay, da ist eine Entzündung, der Patient muss Cortison bekommen, ja, dass halt ja. die Entzündung also auf jeden Fall abklingt. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Ich war ungefähr 3 Wochen im Krankenhaus. Ach doch, so lange dann noch. Genau. Mhm. Ich wurde dann halt nochmal komplett untersucht. Es wurde eine Magenspiegelung und eine Darmspiegelung nochmal gemacht, nachdem das alles komplett abgeklungen war. Und dann hat auch der Internist zu mir gesagt, also das ist halt eine Colitis ulcerosa, das ist eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes, besonders im Dickdarm. Mhm. Und das wird auch nicht mehr weggehen, weil das nicht heilbar ist. Ach so, das hast du heute immer noch. Das habe ich heute immer noch. Das haben ungefähr von 100.000 Einwohnern ungefähr 200 Leute. Und wie macht sich das heute bemerkbar? Also momentan macht sich das nicht bemerkbar. Diese Krankheit verläuft in sogenannten Schüben. Das heißt, man hat einige Jahre Ruhe und bekommt dann wieder einen sogenannten Schub, also eine weitere Entzündung wieder. Ach so, da muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein und diese Entzündung dann sofort behandeln lassen. Genau. Ich habe damals auch vor einige Zeit lang Medikamente bekommen. Mhm. Dagegen, es gibt ein Medikament, das nennt sich Mesalazin, das dämmt diese Entzündung ein. Ah, ja. Dieser Wirkstoff bewirkt halt, dass diese Entzündung sich nicht ausbreitet sozusagen. Aber du musst halt damit leben, dass du dein ganzes Leben lang diese Krankheit hast und dass die immer wieder mal in Schüben auftreten könnte. Genau, richtig. Und wenn du damals nicht ins Krankenhaus gegangen wärst, hättest du es vielleicht noch ein paar Tage hingeschoben, hättest dein Ende bedeuten können. Genau, richtig. Ich befand mich in der Zeit sogar noch in der Ausbildung. Ich habe großen Außenhandelskaufmann gelernt. Ja. Und ich hatte damals auch allein wegen der Meniskus-OP, die ich ja hatte, war ich schon sehr lange krank gewesen. Mhm. Und ich war, glaube ich, ungefähr 2 Wochen wieder auf der Arbeit, als das wieder passiert ist. Und ich hatte natürlich als junger Mann, ich war ehrgeizig, hatte erstmal Angst um meine Arbeit, natürlich. Um meinen Ausbildungsplatz. Klar, ja, ja. Aber irgendwann ist die Gesundheit wichtiger und richtig, genau. Da muss man Prioritäten setzen. Genau, richtig. Patrick, gut, dass es dann so gut ausgegangen ist. Natürlich schade, dass die Erkrankung nicht ganz weg ist, aber du hast sie im Blick und im Griff und du kannst damit ja auch relativ normal leben, ne? So wie ich es jetzt verstanden habe. Genau, richtig. Ja. Ich habe eine ganz normale Lebenserwartung und der Arzt hat vor 2 Jahren noch eine Darmspiegelung gemacht und er sagt, also ist momentan alles in Ordnung. Ja, prima. Wir könnten auch jetzt schon probieren, also ohne Medikamente zu leben, weil es gibt auch einige Leute müssen lebenlang Medikamente nehmen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren ohne Medikamente und ich lebe wunderbar. Ich darf alles essen und so. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich halt nicht zu viel Fettiges esse und zu viel Alkohol und so. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man darauf verzichten muss. Richtig, man darauf verzichtet. Genau. Patrick, du Glücksmensch. Schön, dass du auch angerufen hast. Und dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute und dass die Krankheit dich in Ruhe lässt. Ja, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Anna. Und Anna ist 30. Hallo, Anna. Hallo, Domian. Hallo, Anna. Weswegen rufst du an? Ich rufe deswegen an, mein Bruder ist ermordet worden. Wann? Am 13., also am 12.7. von der Nacht zum, also 12.7. auf die Nacht zum 13.7. In diesem Jahr? Ja. Ja, mit 35 Jahren dann halt, ne? Wie ist das passiert? Erzähl mal. Das war so, dass mein Bruder, der lebte in Warschau in Polen. Mhm. Und meine Eltern leben auf den Masuren, das sind ungefähr 3 Stunden entfernt. Seid ihr polnisch abstämmig? Ja, genau. Ja. Aber ich lebe in Deutschland, ja, und ich besuche meine Eltern halt regelmäßig in Polen. Mhm. Und der hatte am 13.7. hatte er halt eine wichtige Gerichtsverhandlung. In Warschau? Genau, zu der er erscheinen musste, weil er damals brutal zusammengeschlagen worden ist. Ja. Und daraufhin haben meine Eltern ihm geraten, definitiv eine Anzeige gegen diese Leute zu erstatten. Mhm. Er hat sich halt geweigert und getan und gemacht, hat dann aber doch die Menschen angezeigt. Er ist auch da einige Zeit vorher in Warschau zusammengeschlagen worden. Ja, genau da, aber richtig brutal zusammengeschlagen. Der wurde auch gegen den Kopf getreten und so weiter und so fort. Warum? Warum haben die das damals gemacht? Weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, das war damals auch so, dass... Und dass er früher oft auch weggegangen ist in Kneipen und so weiter und so fort. Und in Warschau ist es nicht einfach, also die pöbeln da schon rum wegen irgendwas. Ne? Mhm. Also da brauchst du irgendwie kurz einen anrempeln und schon hast du eine sitzen, so nach dem Motto. Ne? Also in Polen ist es schon schlimm, so, das will ich nicht sagen. Ne? Mhm. Ja, und dann halt am 13. Hat meine Mutter dann versucht, ihn halt zu erreichen, wie die Gerichtsverhandlung gelaufen ist. Und Handy war die ganze Zeit aus, bis abends. Gut, da denkst du dir ja nichts bei. Ich meine, er ist 35 Jahre alt, er muss sich nicht ständig bei meinen Eltern melden und abmelden. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und dann halt 2 Wochen, eine Woche ist vorübergegangen, nichts gehört, gar nichts, ne? 1,5 Wochen sind vorübergegangen, nichts gehört, Handys aus, keine Benachrichtigung, gar nichts. Dann wird man stutzig. Ja, genau, dann ist meine Mutter zur Polizei gegangen, hat dann eine Vermisstenanzeige aufgegeben und hat das geschildert, wie das halt alles war. Und die haben versucht dann über GPS, haben die versucht, sein Handy zu orten, ob die den halt irgendwo kriegen oder so. Mhm. Gar nichts, Handys waren komplett ausgeschaltet. Und dann von meiner Cousine, der Freund, der ist Polizist. Mhm. Und so kam das eigentlich alles ins Rollen. Der meinte dann halt zu meiner Cousine, den wir gefunden haben, der hat genau denselben Namen wie du. Könntest du mal draufschauen auf das Bild, ob ihr was damit zu tun habt? Ne? Weil die Adresse stimmte, alles stimmte. Wo hatte man ihn gefunden? In so einer Gartenkolonie, in so einer Gartenlaube. Alles in der Nähe von Warschau? Genau, das war, also wenn du die Stadt hast, dann gehst du in so eine Gartenlaube rein und er lag genau mitten auf dem Weg. Und da hat die Polizei ihn gefunden und zufällig... Ein älterer Herr, der da halt immer aufräumt und die Blätter fegt und so weiter und so fort. Ja. Der hat ihn dann gefunden, hat die Polizei benachrichtigt. Die haben den dann ins Krematorium gebracht. Die mussten den natürlich erstmal obduzieren. Klar, wenn natürlich ein Mensch da liegt, musst du den natürlich erstmal obduzieren und so weiter und so fort. Und dann musstest du dir ein Foto angucken? Also ich nicht. Das hat dann mein Onkel getan, als erster. Mein Onkel hat dann gesagt, das ist er. Und dann hat er meine Eltern angerufen und mein Vater und hat dann gesagt, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber dein Sohn ist tot, ne? Sag mal, was für ein merkwürdiger Zufall. In der Riesenstadt Warschau ist ein Polizist ein Verwandter von euch und man findet einen Ermordeten. Wahrscheinlich gibt es viel mehr Verbrechensopfer in Warschau. Ja. Und wie seltsam die Informationswege da gelaufen sind. Ja, das war so krass, das war echt. Und mein Vater, als er das erfahren hat, hat dann sofort die Firma geschlossen, hat die Hausärztin mitgenommen, ist dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter. Mhm. Weil meine Mutter war ja eh schon total nervös. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, die haben ja ewig lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, natürlich, ja. Und sind die dann nach Warschau gefahren? Also deine Eltern? Ne, das Krasse kommt ja noch. Der hat 40 Tage, Domian, der hat 40 Tage in der Kühlkammer gelegen, ohne dass die Polizei überhaupt irgendwas gesagt hat. Mhm. Obwohl er seinen Pass bei hatte und alles. Weißt du, wie ich meine? Das war echt heftig. Ja, das heißt ja, der war zu identifizieren, der Pass oder der Ausweis war dabei und genau. Die Polizei, die polnische Polizei... Hat ihn als unbekannt eingetragen. Ach, und durch den Bekannten da, durch den... Durch meinen Onkel. Nee, der Polizist, was war das also nochmal? Also der Polizist, das ist der Freund von meiner Cousine. Der Freund von der Cousine, also ganz komisch verschlungen. Durch genau. Den ist es dann rausgekommen. Genau, durch den, weil er meinte halt, den wir gefunden haben, der hat denselben Namen wie du. Habt ihr mit ihm was zu tun, weil er als unbekannt hier drin steht, vielleicht könntest du uns helfen. So kam das eigentlich ins Rollen. Unglaublich. Also, und dann sind deine Eltern zur Identifizierung nach Warschau gefahren? Also meine Mutter stand erstmal total unter Beruhigungstabletten, Beruhigungsspritzen, die konnte gar nichts mehr und mein Vater musste dann dahin, tatsächlich, und musste ihn dann sehen, ne? Mhm. Und das war hart, weil er sagte einfach in dieser Leichenhalle, wo er reinkam, da waren die teilweise in diesen Schubladen, wo die drin liegen, lagen die zu dritt oder zu viert, Domian. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und mein Bruder lag dann irgendwo dazwischen. Mhm. Und Das war einfach furchtbar. Das war grausam. Das war. Das heißt, man hat auch nicht so viel. Man war nicht so rücksichtsvoll und hat ihn rausgenommen und ihn extra irgendwo für deinen Vater hingelegt. Dein Vater hat diesen Anblick gesehen, dass er dann mit drei weiteren Leichen in diesem Fach lag. Genau. Und das Schlimmste für meinen Vater war halt, als er ihn halt gesehen hat. Er hat ihn als eine Tätowierung erkannt. Weil er muss wohl so schlimm ausgesehen haben, dass mein Vater einfach nur zu mir gesagt hat, leg 40 Tage ein Stück Fleisch im Kühlschrank und dann kannst du dir vorstellen, wie er ausgesehen hat. Das heißt, vom Gesicht her war er gar nicht wiederzuerkennen? Er war wohl total farblich entstellt. Das Einzige, woran mein Vater den erkannte, war an dieser Tätowierung am Arm unten. Wie ist er denn ermordet worden? Der ist zusammengeschlagen worden und der wurde so lange in den Bauch getreten, bis die Bauchspeicheldrüse geplatzt ist. Und die ganzen Gedärme, die ganzen Schlingen, die sind komplett aufgeplatzt und der ist sozusagen an inneren Blutungen verstorben. Mein Gott. Ja, das ist für uns echt ein Schock. 35 Jahre alt und... Ja. Welche Vermutung hat man jetzt, wer das war? Wahrscheinlich die, um die es in dem Prozess auch ging. Genau, also die Vermutung liegt halt sehr nah dran, dass das auf jeden Fall was mit diesen Menschen zu tun hat irgendwie. Weil das Komische war ja, guck mal, der ist ja am 12. ist er ja auf die Nacht zum 13. ermordet worden. Am 13. um 10 Uhr morgens war ja die Gerichtsverhandlung. Mhm, natürlich, aber daran kann man es ja sehen, dass es einen offensichtlichen Zusammenhang gibt. Genau. Den man schwerlich nachweisen kann, wahrscheinlich. Genau, und die wurden halt befragt, weil mein Vater kriegt zwischendurch immer so eine Info, obwohl... Der von meiner Freundin, also von meiner Cousine, der Freund, er darf es eigentlich so offiziell nicht sagen, aber er hält ihn immer so ein bisschen auf dem Laufenden, was es so Neues gibt. Also inoffiziell jetzt gesehen. Und gibt es denn was Neues seit dem Sommer? Gar nichts. Also es ist jetzt raus, also wir haben den Obduktionsbericht komplett gekriegt mit den Fotos. Ich habe mir das wohl nicht angeguckt. Mein Vater weiß halt, wie gesagt, über alles Bescheid, aber das war wohl richtig schlimm. Also der ganze Bauchraum muss wohl aufgeplatzt gewesen sein, das Gesicht komplett entstellt. Da mussten die auch draufgehauen, die Lippe war aufgeplatzt, die Augen waren knallblau. Ist der Bruder ja mittlerweile, ja natürlich, beigesetzt worden? Ja. Ja. Wo ist er beigesetzt worden? Also wir haben den von Warschau, hat mein Vater den rüberfahren lassen zu den Masuren, zu sich, damit er immer Zugang zum Friedhof hat. Weil sonst hätte er immer 3 Stunden fahren müssen. Und Domian, das war so schlimm, als er den holen musste. Der musste, also in Polen sind die Gesetze so, dass du musstest, also mein Vater musste ihn abholen mit dem Leichenwagen. Kannst du dir vorstellen, der saß mit im Leichenwagen und der mein Sohn Bruder hinten drin. Lag hinten drin. Furchtbar. Herr Domian, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht normal sein. Und dann hat er auch noch gefragt, warum muss ich das nochmal machen? Ich habe es doch am Donnerstag schon getan. Da sagten die einfach von der Pathologie, bevor wir den Falschen rausgeben, hier liegen ja so viele. Achso, der musste ja nochmal gucken, ob er das auch wirklich ist. Kommen, und dann kam er erst in den Sarg und dann ist der Vater mit dem Sarg und dem Leichenwagenfahrer losgefahren. Genau, und da musst du dir mal vorstellen, das war 30 Grad und er lag hinten drin und mein Vater vorne. Und das war für den furchtbar. Wie weit ist das von Warschau in die Masur? Dreieinhalb Stunden. Warst du bei der Beerdigung dabei? Ja. Ich höre aus all dem, was du da erzählst, dass du überhaupt kein Vertrauen in die polnische Justiz und Polizei hast. Nein, gar nicht. Ich meine, du kannst doch nicht. Wie kannst du denn Menschen, der einen Ausweis bei hatte, 40 Tage in eine Pathologie liegen lassen? Unfassbar. Gibt es denn sowas? Ja. Das heißt, eure Familie glaubt auch nicht daran, dass die Täter handfest, also gefunden werden, dingfest gemacht werden? Also meine Mutter, meine Eltern haben halt Angst, dass es halt nicht rauskommt, weil ich finde halt, guck mal, er rennt halt draußen rum. Und mein Bruder ist jetzt halt tot so, weißt du, ich meine mit 35 Jahren, ne? Wie kannst du Menschen sowas antun, dass du den so lang trittst und so lang verletzt, bis er halt da komplett einsackt und stirbt? Wie kann man sowas machen? Was glaubt ihr denn, was hat er da in dieser Gartenanlage zu tun gehabt? Hat man ihn dorthin verschleppt? Oder was vermutet ihr? Also das Problem war einfach, als sie den gefunden haben, Domian, war das Problem, du weißt ja, wie Menschen sind, neugierig ohne Ende. Die sind dann sofort dahingerannt alle und haben die Spuren verwischt. Das war halt so, Verstehe. Die Polizei halt noch geglaubt hat, da können wir vielleicht noch einen Anhaltspunkt finden, wie eine Zigarette oder einen Fußabdruck oder. Das heißt, aber da Menschen ja so neugierig sind, standen sie natürlich alle drumherum und haben natürlich komplett die Spuren verwischt. Ja. Ne? Und jetzt haben wir gar nichts in der Hand, gar nicht. Es kann sein, dass man ihn schon totgeschlagen hat irgendwo in der Stadt und ihn doch dann hin verschafft hat. Genau. Das könnte sein. Ne? Das kann der Pathologe auch nicht sagen. Er konnte nur sagen, dass er an diesen inneren Verletzungen verstorben ist. Er konnte die Uhrzeit sagen, das war nachts, halt zwischen 2 und 6 Uhr morgens. und der wurde gefunden um 1 Uhr mittags. Ich finde das für eure Familie ganz, ganz schlimm und bedrückend, dass ihr unter diesen furchtbaren Umständen erstmal euren Sohn, euren Bruder verloren habt und dass eigentlich gar nichts Gravierendes geschieht. Die tun gar nichts dumm, ja, das ist das eben. Ne? Mein Vater, der sitzt da einfach. Ich, wie gesagt, ich war ja vor 2 Wochen noch da gewesen. Ich bin jetzt eine Woche gerade zu Hause. Und Domian, du kannst dir nicht vorstellen, die sehen beide aus. Ja. Ich erkenne die gar nicht wieder. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, also das natürlich, wenn die Eltern das erlebt haben und der Vater ihn auch noch hat so sehen müssen. Aber auch für dich muss es ja auch ganz schrecklich sein hier. Du sitzt in Deutschland und weißt, da ist sowas Grauenhaftes passiert und dir sind die Hände gebunden. Ja, ich kann gar nichts machen. Ich konnte gar, und ich hatte zu dem immer ein gutes Verhältnis. Der war immer mein Bruder. Der hat immer zu mir gesagt, Schwester, wenn irgendwas ist, ich bin immer für dich da. Wir hatten nie Streit. Wir waren immer, eigentlich, auch wenn wir uns eine Woche, zwei nicht gehört haben, trotzdem wussten wir, wenn was ist, wir konnten uns aufeinander verlassen. Ich mache einen Vorschlag, Anna. Ich glaube, das setzt einem so zu, das kann man sich gar nicht vorstellen als Nicht-Betroffener. Ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen nach unserem Gespräch. Ja, kein Thema mehr. Und dann gucken wir mal im Hintergrund, was wir vielleicht noch für dich tun können. Mir tut das ausgesprochen leid für dich, für eure Familie. Und hab den Glauben doch nicht ganz verloren, dass es vielleicht in Polen auch gerecht zugeht und dass man da irgendwas unternehmen wird. Ich hoffe es. Meine Eltern haben halt nur Angst, dass das halt nicht gefunden wird und unser Familienmitglied ist halt tot und die Leute laufen da draußen halt. Ja, natürlich. Anna, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, danke Domian. Alles Gute, viel Kraft wünsche ich. Danke Domian. Tschüss. Tschüss. Hier ist Reni. Und Reni ist 72. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Reni, was ist der Grund deines Anrufes? Ja, also der Grund meines Anrufes ist folgender. Ich versuche eigentlich schon sehr lange, dich zu erreichen. Mein Mann, der war überregionaler Marathonläufer und der war im Training für den 100 Kilometer Nachtlauf in Süddeutschland. Und den haben sie im Marathon-Training tödlich überfahren. Er ist auf seiner Marathonstrecke, also auf seiner Trainingsstrecke gelaufen und da ist eine Frau von hinten gekommen. Die waren beide nur alleine auf der Straße und da ist auf in solcher Allee war das und da ist eine Frau gekommen, die ist ihm ungebremst von hinten in die Beine gefahren. Ach du Liebe. Und wann ist das passiert? Das ist jetzt 6 Jahre her. Ja. Und weshalb ich eben auch anrufe. Ich werde damit nicht fertig. Ich schwebe zwischen Mitleid mit der Frau und Hass. Vor allen Dingen unsere ganze Familie ist wirklich zerstört. Wie alt ist der Mann geworden? Der wäre 65 und der wäre im Mai 66 und im März ist das passiert. Ja. Und das war ein ganz knackiger, gesunder... Davon gehe ich aus, wenn er so eine große sportliche Aktion mitmacht. Ja. Was ist denn mit der Frau? Warum hat die das... Wie ist das zu erklären, dass das passiert? Ja, sie hat gesagt, sie hätte ihn nicht gesehen. Zu welcher Tageszeit war das? Das war 5:40 PM. Abends? Ja. In welchem Monat? März. Im März, das heißt, da war es noch... Man kann vielleicht, es war hell, aber man kann vielleicht sagen, dass es schon anfing, ein bisschen schummrig zu werden. Okay, aber dann hat man ja Licht an im Auto. Ja, es ist... Und ich gehe mal davon aus, dass dein Mann nicht mitten auf der Straße gelaufen ist. Es ist, naja, ich weiß nicht, wie er gelaufen ist. Er ist an der Seite gelaufen, weil da die ganzen Blutlachen waren und so weiter. Und aber ich finde, das ist auch alles egal, wie du zu Tode kommst. Die Tatsache ist jetzt, mein Leben hat sich total verändert. Ich kann nicht mehr laufen. Du kannst nicht mehr laufen? Nee, weil ich bin immer mit zu dem Marathon. Seitdem bin ich krank. Ich bin immer mit nach Neuseeland, Australien, überall mit gewesen. Also erklär das mal, kannst du gar nicht mehr gehen? Doch, ich kann noch ein bisschen gehen. Also ich gehe vielleicht 100 oder 150 Meter. Und dann gehen meine Beine nicht mehr. Und du konntest vorher, war alles ganz fit? Ja, natürlich. Und du glaubst, dass das schon eine Folge des Schocks ist, dass es seelisch bedingt ist? Das ist es. Das ist es. Ich bin also, du kannst dir ja auch sicherlich vorstellen, ich bin im Krankenhaus gewesen. Ich habe alles Mögliche durchgezogen. War er sofort verstorben? Er hat wohl 10 Minuten noch gelebt. Seine letzten Worte waren, ich bin um 6 wieder da, setz die Kartoffeln auf. Und ich bin so, ja, und ich bin... Ach, du bist dann, aber du warst doch nicht dabei. Nein, also als er loslief. Ach so, verstehe. Er lief dann los. Hat die Frau sich dann irgendwann mit dir mal in Verbindung gesetzt? Ja, und das ist eben auch ein Punkt. Da ist eine andere Dame gekommen und hat mir einen Brief gegeben, wo drin stand, ich wünschte, ich könnte das wieder zurückdrehen, den Tag zurückdrehen. Das hat die Fahrerin geschrieben. Ja. Und dann habe ich eine kurze Karte, danke für ihren Brief und Familie, also und Familie, Kaskona Familie untergeschrieben. Sonst nichts. Und ja, nur danke für ihren Brief oder so. Und ich versuche mit ihr immer in Kontakt zu treten, weil ich sag ja, ich bin einmal voller Hass und manchmal habe ich großes Mitleid und ich denke, wenn wir uns treffen würden, dass wir könnte beide dir das helfen, ja? Gab es denn eine, es gab doch sicher eine Gerichtsverhandlung. Ja, aber wir sind beide nicht da gewesen. Aber du hast erfahren, wie der Richterspruch war. Ja, sie hat wie heißt das, tödliche, fahrlässige Tötung und musste da was bezahlen. Aber weißt du, diese Dinge sind alle... Lass mich noch fragen. Weißt du, was sie vor Gericht ausgesagt hat? Ob sie ihr leid tut, ob sie... Ja, also sie soll wohl auch ziemlich fertig gewesen sein, so dass die Richter wohl auch ein bisschen Nachsicht, Güte, ja. Sie hat natürlich wohl auch einen Schock gehabt. Da sind so viele ungereimte Dinge, die haben das Handy von meinem Mann erst nicht gefunden. Ja. Aber mir geht es eigentlich darum, Domian, ich kann nicht mehr leben, ne? Ja. Hast du denn dieser Frau das klar geschrieben, dass du gerne mit ihr sprechen möchtest? Die Briefe gehen alle an ihren, an den Pastor. Und der Pastor hat mich angerufen und ich soll doch das Leid der Frau respektieren. Ach, das Leid der Frau sollst du respektieren. Das heißt, im Klartext heißt das, lass mich in Ruhe. Ja. Ich will auf keinen Fall mit dir reden. Ja. Und der Pfarrer ist ihr Sprachrohr sozusagen. Ja, genau. Und dann habe ich unseren Pfarrer auch eingeschaltet und habe gesagt, er möchte doch mal mit seinem Kollegen reden. Und da sagt er, er kennt den. Also wenn er das einmal gesagt hat, wird er sich nicht... Ja, gut, der Pastor wird ja auch nichts machen können, wenn die Frau rigoros Nein sagt. Ich finde, weiß ich nicht, oder der Pastor sagt das nur, um sie zu schützen. Ich finde die Begründung etwas verletzend, um es mal gelinde auszudrücken. Wie kann er zu dir sagen, dass du das Leid der Frau respektieren musst, wo du deinen Mann verloren hast? Ja. Also das ist, so spricht ein Pastor nicht, finde ich. Ja, und deswegen kriege ich manchmal so eine Wut. Und vor allen Dingen unsere ganze Familie. Meine Tochter war dabei in Leipzig zu promovieren. Und da es mir so sehr schlecht ging und ich nicht mehr leben wollte, wir sind über 40 Jahre verheiratet gewesen. Ich musste die Firma verkaufen und alles Mögliche. Nun sind 6 Jahre vergangen und du bist noch in so einer Not, kann man sagen. Also ganz, und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Und ich würde gerne mal von dir wissen, ob du einen Tipp hättest. Ich denke immer, er kommt in die Tür rein. Ich denke, er liegt da auf dem Sofa. Ich bin ein sehr aktiver Mensch die ganze Zeit gewesen. Ich mache auch noch einiges. Und dann kam ich nach Hause und will immer mit ihm reden. Und ich halte das Leben einfach nicht aus. Ja, das ist der Schock wirkt bis heute und du hast bis heute es nicht verarbeiten können und du hast dich auch bis heute nicht von ihm verabschieden können. Ja. Das glaube ich. Ja. Du sagst, du kannst kaum mehr gehen, obwohl du früher eine ganz fitte Frau warst und vermutest, dass das psychosomatische Ursachen hat. Ja, kann nur. Ja, gibt es sonst auch noch körperliche Dinge, die dir auffallen? Ja, ich bin seit der Geschichte habe ich Pflegestufe 1 gekriegt und das macht mich so, ich war eine Karrierefrau und alles wunderbar und seitdem bin ich fertig. Ich habe 2 Herzoperationen gehabt. Und ich habe immer Zugriff. Es gibt eine Tochter, von der du gerade gesprochen hast? Ja, meine Tochter und ich habe einen Sohn. Ja, wohnen die denn in deiner Nähe? Nein, meine Tochter ja, aber mein Sohn wohnt in Lippstadt und das ist das, was mich am meisten fertig macht. Ich sehe immer noch dieses Bild, wie mein Sohn da, als mein Mann denn tot war, war er aufgebahrt da im Krankenhaus. Und dann hat mein Sohn so, und ich dachte, ich hätte da Hilfe und da hat er so geschrien und im Kopf immer gegen die Wand und so weiter und das werde ich auch nicht los. Dein Sohn hat mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen aus Verzweiflung. Ja. Und meine Tochter, die hat uns alle rausgeschickt und die hat da drin gesungen. In der Leichenhalle? Ja. Und die hat euch rausgeschickt? Uns alle, ja. Und warum? Sie wollte mit ihrem Vater ganz alleine sein. Und was hat sie da gesungen? Sie hatte ja so irgendwas, ich habe das nicht verstanden. Mhm. Auf alle Fälle, dann immer, wenn sie, ging das immer höher, höher, höher. Also sie ist auch sängerisch begabt. Also. Und wann durftet ihr denn wieder reinkommen in die Leichenhalle? Ja, wir sind ja nur drin gewesen. Wir waren ja gar nicht Leichenhalle, das war im Krankenhaus. Du hast ja im Krankenhaus gesagt, ja. Da war er aufgebahrt. Ja, ja, ja. Ja, nicht mal aufgebahrt, er lag im Bett. Und und wissen Sie, und weißt du, das Komische, ich bin reingekommen, ich habe ihn gesehen, ich konnte erstmal gar nicht glauben und dann habe ich auf einmal gedacht, it is well done. Ich hatte so wie so ein Patriarch oder ich weiß das gar nicht. Und ich habe zwischenzeitlich schon meine Biografie habe ich angefangen zu schreiben und alles. Aber ich wäre verrückt. Wenn dich das 6 Jahre so unfassbar geißelt, so klingt es ja. Und wenn du sagst, ich werde verrückt und ich kann nicht mal mehr gehen, hast du denn jemals schon jetzt die Initiative ergriffen, dass du zu einem Psychiater, einem Therapeuten gehst? Ja, ich bin in einer psychosomatischen Klinik gewesen, habe das bearbeitet, dann war ich zur Trauergruppe. Mhm. Ich habe also eigentlich alles, was man machen kann, habe ich versucht zu machen. Es hat nicht funktioniert. Und bitte? Es hat nicht geholfen. Nein. Bist du im Moment auch in einer Behandlung? Nein. Ich rate dir dringend zu einer neuen Behandlung, Reni. Ja, ich weiß. Dringend, dringend, dringend. Es ist die Frage jetzt, was für eine Art von Behandlung. Vielleicht ist eine Trauergruppe gar nicht für dich das Richtige, weil das so pathologisch ist, dass man da wirklich richtig mit psychotherapeutischen... Aber du findest mal einen guten Mann. Genau, das muss jemand sein, der auch auf solche Traumatisierungen spezialisiert ist. Verhaltenstherapie kann auch nicht sein, also... Weiß ich nicht. Aber ich darf vielleicht nur mal ganz kurz sagen, du glaubst es nicht, wie unsere Familie, es ist alles kaputt. Doch, das glaube ich. Das glaube ich. Es ist alles das kaputt. Das glaube ich. Das ist ja auch eine ungeheure Erschütterung, die da passiert ist. Reni. Die ganzen Medaillen hängen hier, da kann ich mit kegeln. Ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass du einen neuen therapeutischen Anlauf unternehmen musst. Du musst es machen, du hast gar keine andere Chance, sonst singst du weiter ab. Wow. Wir werden dich jetzt im Hintergrund beraten, welche Art der Behandlung für dich die beste ist. Das ist nett. Das machen wir gerne. Aber irgendwo ist ja auch Schluss, ne? Wie meinst du das? Ja, irgendwo, der eine stirbt früher und der andere stirbt später. Dann ist es eben so, wenn das dann nicht mehr weitergeht und ich das nicht mehr aushalten kann. Aber vorher sollte man alles unternehmen. Und da werden wir dich jetzt beraten, Reni. Na gut, in Ordnung. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Also vielen Dank erstmal. Von Herzen viel Kraft und alles Gute. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss. Und hier ist Gabriele. Die ist 48. Hallo, Gabriele. Ja, hallo. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Du hattest eben eine junge Anruferin, eine 16-Jährige. Ja, genau. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen ereifert. Über mich oder über Sie? Eigentlich über beide, aber über dich auch. Okay, ja. Dann leg mal los. Also, ich habe 4 Kinder. Mhm. Meine Älteste ist 28, meine Jüngste 23. Habe auch mittlerweile 4 Enkel. Also, ich habe eine Erfahrung mit Teenies. Ich merke schon, ja genau. Dir kann man nichts vormachen. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Davon habe ich 3 Töchter. Ja. So, ich mache dir jetzt keinen Vorwurf in dem Sinne... Du hast keine Kinder, richtig? Richtig, genau, ja. So, diese Anmerkung, alleine, wie du sagtest, mit 18 kannst du eh machen, was du willst, die habe ich oft genug von meinen Kindern gehört. Ach so. Ja, nur mit 18 stehen die noch nicht auf eigenen Füßen. Mhm. Die hängen immer noch an Mama und Papas Rockzipfel. Die sind immer noch abhängig von ihren Eltern. Mhm. Ja, führen sich aber auf wie... Die Welt gehört mir. Ja. Du hast mir nichts mehr zu sagen, ich kann machen, was ich will. Ja. Dieses Mädel hat einen 7 Jahre älteren Freund. Das ist eine ganz andere Welt. Ein 23-Jähriger ist eine ganz andere Liga. Ja. Und gut. Da hätte ich auch große Sorge. Ja, aber wir wissen ja, dass heute auch die 16-, 17-Jährigen teilweise so weit entwickelt sind, dass das vielleicht nicht so ein großer Unterschied ist. Körperlich, aber geistig nicht. Manchmal auch. Das Mädel hört sich nicht danach an. Aber du sagst mal, du bist... So die Anmerkung von ihr, schön, dass mir mal einer zustimmt. Also offensichtlich bekommt sie ja allgemein nicht besonders viel Zustimmung. Nee, das war so, da hast du recht. Aber du bist jetzt eine erfahrene Frau. Du hast den Fall ja gehört. Ich habe ihn zum großen Teil gehört. Also ich habe ein kleines Stück... Wie würdest du... Also das klang ja alles... sehr, dass es in geordneten Bahnen läuft. Der junge Mann ist Student, der wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern und sie könnte dann zu denen nach Hause fahren. Die ist verliebt, die hat tiefe Gefühle, hat sie gesagt. Wie würdest du dich denn, wenn du die Mutter wärst, jetzt verhalten? Würdest du es ihr auch rigoros verbieten? Die Frage ist, wie rigoros die Mutter das wirklich verbietet. Ja, so offensichtlich, ja. Sie hat so eine subjektive Darstellung. Ich meine, natürlich, wenn du hast recht. Angerufen hätte, ja, du hast recht. Dann hättest du die Darstellung. Das stimmt. Mhm. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ja nur die eine Seite hört. Das ist immer so in dieser Sendung, dass ich immer nur den einen Teil höre. Da hast du recht, ja. Nehmen wir mal an, das stimmt. Nehmen wir mal an, das stimmt so. Wie würdest du es dann beurteilen? Ich hätte auch die Hand drauf. Ich hätte auch die Hand drauf und ich wäre auch nicht mit diesen Übernachtungen ähnliches einverstanden, denn Eltern von einem 23-Jährigen, die machen nicht einen Babysitter für eine 16-Jährige. Aber dann wäre doch clever, wenn sie sagen würde, pass mal auf, ihr könnt ja gerne befreundet sein, aber dann muss er immer zu uns hier ins Haus kommen. Dann hat sie das ja getan. Vielleicht will die Tochter das ja nicht, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeengt fühlt. So klang es mir nicht. Ich glaube, die wäre ganz dankbar, wenn sie ihn überhaupt mal sehen dürfte. Mm. Die Frage ist, ob das nur wenn er studiert, muss es nichts Manierliches sein. Nein, natürlich nicht. Die Frau hat halt eben wahrscheinlich einen gewissen Eindruck von dem jungen Mann. Aber weißt du, Gabriele, erstmal einen anderen Aspekt. Ja. Du warst mal jung und ich war auch mal 16. Ja, wir waren rebellisch, mit Sicherheit. So, und wir haben auch unsere Kämpfe gegen die Eltern durchgestanden. Und man muss ja auch ein bisschen eigenes Terrain erobern. Das ist richtig. Ne? Also es ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich, auf der einen Seite muss man die Eltern verstehen, dass die Sorge haben, die Kinder, klar, gar keine Frage, da gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite aber muss man auch die verstehen, die jetzt so jünger werden und ihr eigenes Ding machen wollen. Ja. Hast du bestimmt auch gemacht früher. Verstehe ich voll und ganz. Und ich sehe das ja jetzt selber. Mein ältester Enkel ist 7. Ich gehe mit dem auch anders um, als ich mit meinen Kindern mit 7 umgegangen bin. Mhm. Das ist jetzt schon anders. Mhm. Ich versuche auch da beschwichtigend manchmal einzugreifen oder ähnliches. Ja. Ich meine, ich habe den 5 Jahre mit großgezogen. Ja. Ne? Kannst du dich denn erinnern? Mich erinnern. Nee, was für dich das Heftigste, was du durchgesetzt hast bei deinen Eltern, so in dem Alter? In dem Alter? So mit 16, 17? In dem Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wahrscheinlich Spätzünder. Gut, dann warst du 18. Ja. Nein, ich war noch älter. Ich war 20, wie ich ausgebrochen bin. Aha. In dem Sinne ausgebrochen. War die einzige Tochter. Ich habe 3 Brüder gehabt. Ja. Die hatten es auch ein bisschen leichter. Vor allen Dingen mein ältester Bruder, der hat sein Ding durchgezogen. Der ist einfach weggeblieben. Und ja, egal, ob ich jetzt Stress habe oder 5 Stunden, ist egal. Mhm. Ja. Und du warst 20? Ich habe das nicht so gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen braver. Keine Ahnung. Was war dann mit 20? Mit 20 war ich relativ schnell raus. Ach so. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja. Jetzt mein jetziger Mann, ich habe vorher auch Freunde gehabt, aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja. Das ging ziemlich schnell. Also 15. September 83, nur ganz kurz zum Sagen, haben wir telefoniert, haben uns vorher kennengelernt im Beruf, wir sind beides Köche. Ja. Und am 1. Oktober habe ich bei ihm eingezogen. Oh, und das hat der Mama gefallen? Was heißt gefallen? Also mein Vater stand mit Tränen in den Augen im Türrahmen. Also er war in dem Moment doch etwas, wir sind natürlich allein weg. Ja. Ne? Klar. Ja. Wir haben auch mit Sicherheit vorher unsere Auseinandersetzungen gehabt. Und meine Eltern haben die Sprüche zu hören, die kriegt ihr, wenn ich 18 bin, dann habt ihr mir eh nichts zu sagen. Genau. Und so weiter. Ja. Nur mit dem Unterschied, mit 18 hatte ich meine Gesellenprüfung in der Tasche. Ja. Und die Kinder haben das heute nicht. Da gebe ich dir recht. Also, das ist ein ganz großes Problem. Weißt du, sich verschulden. Wo ich dir wirklich recht gebe. Also stehen im Regen dann. Teilweise berufen die sich dann auf ihre Rechte, was ich dann auch richtig und gut finde. Aber sie hängen, so wie du es gerade gesagt hast, viele am Rockzipfel und lassen sich durchfüttern von der Mama und die Socken waschen und die Hemden bügeln. Weil das so bequem ist. Das ist so bequem, ja, hast du natürlich recht, ja. Also, das hat alles zwei Seiten. Wie gesagt, ich kann das verstehen, das ist eine einseitige Geschichte bei dir. Wenn die Mutter angerufen hätte, hätte sie vielleicht gesagt, ja, nee, kann ich verstehen, dass du da ein bisschen Angst hast oder so. Vielleicht hat die Mutter uns ja heimlich gehört, dann ruft die morgen an. Das wäre natürlich, das wäre sehr spannend. Gabriele, ich danke dir für deine fachkundige Auskunft. Ja. Das war sehr schön und sehr nett, dass du angerufen hast. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Dir auch. Tschüss, danke schön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Tobias Linke und morgen ist ja schon wieder Freitag. Mann, durch den Feiertag ist die Woche irgendwie schnell rum. Also morgen ist Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag, auch dann wieder eine freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer und um 1 sind wir hier, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.